haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Ersatzmann. Erster Teil. Ein Sturm fegte durch das Land und entlaubte die Bäume. Es war zu kalt und zu nass, um sich in das Büro eines Privatdetektivs zu verirren. Und das, obwohl meine Heizung für eine angenehme Raumtemperatur sorgte. Frau Hook trug einen teuren Ledermantel und an ihren Fingern entdeckte ich mehrere Ringe, die auch nicht gerade billig aussahen. Ich habe einen Suchauftrag für Sie. Das klingt interessant. Ich bin noch immer die beste Suchmaschine der Stadt. Da kann das Internet nicht mithalten. Ich bin die Produzentin einer neuen Reality-Show. Und Sie möchten, dass ich nach geeigneten Kandidaten suche? Das dürfte nicht schwer sein. Die Leute lieben es, wenn sie nichts tun müssen, um berühmt zu werden. Kandidaten haben wir genug. Unser Format unterscheidet sich in einigen Punkten sehr stark von dem, was man bisher im Fernsehen gesehen hat. Alle unsere Kandidaten haben einen Tick. Und was soll daran neu sein? Wir wollen Menschen, die unter Zwängen leiden, zusammenbringen. Zum Beispiel jemand, der unter Waschzwang leidet und jemand, der panische Angst vor Wasser hat. Und wonach sollst du suchen? Einer unserer Ersatzkandidaten ist spurlos verschwunden. Vielleicht hat er den Tick, sich unsichtbar zu machen. Er wäre die Nummer 1 auf unserer Ersatzbank. Weshalb nehmen Sie nicht einen neuen Ersatzkandidaten? Ich kenne zum Beispiel einen Polizisten, der den Tick hat, Kreuzworträtsel. Martin Wanner ist psychisch labil. Ich möchte nicht, dass ihm etwas zustößt. Suchen Sie nach ihm. Es warten 10 neue Tausende auf Sie. 10 Stück! Drucken Sie die selber? Die Sendung verursacht enorme Anlaufkosten. Sollte sie vor der Ausstrahlung der ersten Folge abgesetzt werden, werden wir pleite. Verstehe. Was für einen Tick hat Ersatzkandidat Wanner? Er beißt andere Menschen. Ins Ohr? Ist Herr Wanner unter dem Pseudonym Mike Tyson ein Schwergewichtsboxer? Herr Wanner glaubt, dass er ein Vampir ist. Er beißt schöne Frauen in den Hals. Frauen, Männer, junge, alte. Er kann es einfach nicht lassen. Aber er ist harmlos. Ein Biss in die Halsschlagader kann tödliche Folgen haben. Herr Wanner hat keine Zähne mehr. Die wurden ihm alle gezogen. Er trägt eine Prothese. Aber die würden wir ihm wegnehmen. Ich kann Ihnen die Adresse von Herrn Dolder geben. Er ist ebenfalls Ersatzkandidat und er hat sich mit Herrn Wanner beim Casting sehr gut verstanden. Sie reichte mir die Adresse und einen Tausender, den ich sogleich bei der Post in kleinere Scheine umtauschte. Andreas Dolder wohnt im obersten Stockwerk eines Hochhauses. Der Lift fuhr jedoch nur bis zum zweitobersten Stockwerk. Ich ging die Treppe hoch und landete vor einer schweren Metalltür. Herr Dolder öffnete die Tür und führte mich in ein Wohnzimmer, dessen Möblierung ganz in Weiß gehalten war. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich die Luftfilter laufen lasse. Ohne Filter halte ich es nur aus, wenn ich mir die Nase zuklemme. Sind Sie Allergiker? Nein, ich bin überempfindlich gegen Gerüche. Sie zum Beispiel riechen nach Whisky, Kaffee, Hustensaft und Sonja Hook. Sie riechen die Frau, die in meinem Büro war. Ich rieche alles. Hustensaft habe ich seit Jahren nicht mehr geschluckt. Ich rieche manchmal Dinge, die außer mir niemand riechen kann. Bei einem ehemaligen Raucher rieche ich den Rauch auch nach 2 Jahren, nachdem er aufgehört hat mit Rauchen. Und Sie möchten bei dieser neuen Sendung mitmachen? Das muss eine Tortur für Sie werden. Allerdings. Aber ich kann jederzeit wieder aussteigen. Ich möchte, dass die Welt erfährt, was für ein hartes Schicksal ich trage. Was passiert, wenn Sie zu viel riechen? Kriegen Sie einen Geruchskollaps? Viel schlimmer. Ich bekomme einen Hautausschlag. Je nach Geruch kriege ich hellrote, dunkelrote oder grünliche Pusteln im Gesicht. Sehen Sie, hier an der Wange beginnt es schon. Soll ich wieder gehen und Sie anrufen? Der Ausschlag juckt nicht. Leider halten es die wenigsten Menschen lange in meiner Gegenwart aus. Wie lange hat es Martin Wanner in Ihrer Gegenwart ausgehalten? Ihn hat es nicht gestört, dass ich einen Ausschlag kriege. Hat er Sie in den Hals gebissen? Nein. Er nimmt Medikamente. Damit hat er sich einigermaßen im Griff. Wissen Sie, wo er sich zurzeit aufhält? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe seit einer Woche nichts mehr von ihm gehört. Es wird immer schlimmer. Er zeigte auf sein Gesicht, auf dem nun überall dunkelrote Pusteln zu sehen waren. Ich fuhr zurück in mein Büro und traf auf meine Klientin, die nervös eine Zigarette rauchte. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Allerdings. Ich werde mir Ihre Sendung garantiert nicht anschauen. Das ist bedauerlich. Aber Sie gehören auch nicht zu unserem Zielpublikum. Leiden Sie vielleicht auch unter einem Zwang? Oh ja. Ich hatte früher den Drang, Männer zu vergiften. Und wie viele Männer haben Sie auf dem Gewissen? Ich habe nie tödliche Gifte verwendet. Den meisten wurde nur regelmäßig schlecht, wenn ich für sie kochte. Dann sollten wir vielleicht zusammen in eine Pizzeria gehen. Das geht nicht. Ich habe einen anonymen Anruf gekriegt. Sie reichte mir eine Audiokassette. Ich steckte sie in das Gerät und aus den Lautsprechern hörte man einen Mann, der laut stöhnte. Frau Hug errötete und sagte, dass dies die falsche Seite sei. Ich drehte die Kassette um und wir hörten gebannt zu. Ich habe einen Banner. Sehr gut. Ich wollen Benzin. 500 Liter. Und Geld. 1 Million. Keine Haarprobe. Wenn Polizei, dann tot. Das ist alles. Verstehen Sie das mit der Haarprobe? Sieht ganz danach aus, als sei Herr Wanner entführt worden. Aber das macht doch keinen Sinn. Es gibt vielleicht Leute, die genau wissen, was für Sie und Ihre Sendung auf dem Spiel steht. Die Million könnten wir verkraften. Was aber ist, wenn wir zahlen und Wanner trotzdem getötet wird? Es ist nicht unangenehm, wenn Klienten derart leicht über große Geldbeträge hinwegsehen können. Sie schien sich ernsthaft Sorgen zu machen. Allerdings weniger um den Ersatzkandidaten als um ihre Sendung. Ich ließ mir von Frau Hug die Namen aller Ersatzkandidaten geben. Die Tonbandkassette mit dem anonymen Anruf hörte ich mir ein Dutzend Mal an, ohne daraus schlau zu werden. Im Polizeipräsidium traf ich auf einen Mann, der sich ganz andere Gedanken machte. Üble Sache, Maloney. Die Welt ist aus den Fugen. Wenn es so weitergeht, werden eines Tages die Hellseher und die Scharlatane das Sagen haben. Auf nichts mehr ist Verlass. Die Amerikaner können nicht mehr zählen und bei uns laufen die Hunde amok. Dafür bleiben die Polizisten schön brav in ihren Amtsstuben und lösen Schwedenrätsel. Polizist ist noch immer für viele ein Traumberuf. Und für einen Traumberuf macht man einiges. Ein junges Mädchen, das zu klein war, um Flight Attendant zu werden, hat sich beide Beine brechen lassen, damit man sie mit Metallplatten künstlich verlängern konnte. Und künftige Polizeiaspiranten lassen sich das halbe Gehirn rausoperieren, damit sie nicht klüger sind als ihre Vorgesetzten. Wer Polizist werden will, muss einen Eignungstest machen. Bei uns genügt es nicht, Maloney zu heißen. Immerhin bin ich einem Verbrechen auf der Spur, während Sie hier warten, bis auch noch Ihre letzten Gehirnzellen einen einsamen Tod sterben. Welchem Verbrechen sind Sie auf der Spur, Maloney? Hat jemand Ihre letzte Flasche Whisky gestohlen? Mich würde interessieren, ob ein Martin Wanner bei Ihnen als vermisst gemeldet wurde. Wanner? Da war doch etwas. W1 bis W6. 6 Buchstaben. Genau, Maloney. Ein gewisser Roland Zumstein war vor 2 Stunden hier und hat behauptet, dass ein Mann namens Wanner ermordet worden ist. Ermordet? Benötigen Sie ein Hörgerät, Maloney? Einer meiner Kollegen hat von seinem Vater ein Hörgerät und einen Herzschrittmacher geerbt. Er versucht jetzt, die beiden Geräte auf dem Internet zu versteigern. Das ist praktisch, Maloney. Vor 2 Wochen hat er an einer Auktion für $25 10 Quadratmeter Wüste in Mexiko ersteigert. Wenn er pensioniert ist, wird er runterfliegen und auf dem Grundstück nach Öl bohren. Ich ging in eine Telefonzelle und versuchte in einem elektronischen Telefonbuch Roland Zumsteins Adresse ausfindig zu machen. Das Gerät lieferte mir mehrere Namen und Adressen, die jedoch nichts mit meiner Suchanfrage zu tun hatten. Meine Klientin saß derweil in einem Fastfood-Restaurant und belauschte die Kids. Das ist unsere Zielgruppe. Diese jungen Leute sollen sich unsere Sendung ansehen. Vielleicht sollten Sie Ihre Kandidaten 100 Tage lang in ein Fastfood-Restaurant einsperren. Was ist mit Martin Wanner? Keine Neuigkeiten? Sagt Ihnen der Name Roland Zumstein etwas? Und ob? Ein Spinner, der mir seit 2 Jahren ein Konzept für eine Reality-Show verkaufen möchte. Eine Show, in der es um Entführte geht. Etwas in der Richtung. Sein Konzept sieht vor, dass ein Mensch verschwindet irgendwo in dieser Stadt und dass die Fernsehzuschauer ihn finden müssen. An sich keine schlechte Idee, aber Zumstein möchte die Sendung selber moderieren und das wäre der helle Wahnsinn. Gibt es eine Verbindung zwischen Martin Wanner und Roland Zumstein? Nicht, dass ich wüsste. Sehen Sie die Kids da drüben? Die sehen interessant aus. Ich setze mich in ihre Nähe. Vielleicht unterhalten sie sich über Fernsehprogramme. Bringen Sie mir einen Cheeseburger? Ich erledigte die Bestellung und sah, wie Frau Hug fasziniert einer Rotznase zuhörte, die sämtliche Fernsehsendungen verbal in Grund und Boden stampfte. Wenn diese Kinder darüber bestimmten, was künftig im Fernsehen laufen sollte, wurde es höchste Zeit für mich, einen DVD-Player zu kaufen. Ich tat es und schaute mir in meinem Büro eine Komödie von Billy Wilder an, ehe ich mich auf die Suche nach Roland Zumstein machte. Ich fand ihn in einer Kegelbahn. Bei welchem Sender arbeiten Sie? Privatfernsehen. Ich besitze eine eigene Antenne und schaue mir täglich beim Duschen zu. Aber das ist doch langweilig. Mein Konzept wäre viel interessanter. Die Suche nach einem verschwundenen Menschen? So ist es, ja. Ich würde im Studio Zeugen befragen. Angehörige, Bekannte und Nachbarn, alle Zuschauer könnten nach dem Vermissten suchen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie eine Kamera dabei haben. Rentiert die Kegelbahn nicht mehr, dass sie sich solchen Unsinn ausdenken müssen? Ja, das Restaurant und die Kegelbahn müssten saniert werden. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ich habe Ideen, ja? Jeden Tag tolle Ideen. Aber wahrscheinlich bin ich meiner Zeit voraus. In 1000 Jahren vielleicht wird man mich verehren wie Da Vinci oder Gottschalk. Daran zweifle ich keinen Moment. Was aber ist mit Martin Wanner? Sie waren heute bei der Polizei? So ist es. Martin Wanner ist tot. Aber die Polizei glaubt mir nicht. Und weshalb sollte Ihnen die Polizei glauben? Ja, er rief mich an, kurz bevor er starb. Was genau sagte er? Sie hat auf mich geschossen. Nannte er einen Namen? Nein, nur dieser eine Satz. Danach brach die Verbindung ab. Woher kannten Sie Martin Wanner? Aus einer Gruppentherapie. Sie beißen ebenfalls in fremde Hälse? Nein. Meine Hände machen sich manchmal selbstständig. Frauen. Ja, bestimmte Körperstellen. Sie verstehen? Sie sind ein Grabscher. Ich bin geheilt. Wenn Frauen anwesend sind, dann stecke ich meine Hände in die Hosentaschen. Das hilft. Wenn Sie nicht aus Versehen die falsche Hosentasche erwischen. Das kommt nur noch selten vor. Meine Frau hat sich damit abgefunden. Wussten Sie, dass Martin Wanner Ersatzkandidat für eine dieser albernen Fernsehsendungen war? Na klar. Ja, ich habe ihm schließlich geraten, sich zu bewerben. Wissen Sie, wo sich Martin Wanner zuletzt aufhielt? In einem Zelt. In einem Zelt? In dieser Jahreszeit? Ja, er liebte es, in einem Zelt zu übernachten. Ich werde morgen früh losfahren und alle Campingplätze in der Umgebung abfahren. Es kann durchaus sein, dass er tot in einem Zelt liegt. Ich fuhr zurück in mein Büro und legte mich müde unter meinen Schreibtisch. Nach einem kurzen Albtraum, in dem ich gezwungen wurde, ein Kreuzworträtsel zu lösen, wachte ich schweißgebadet auf. Es war 5 Uhr in der Früh, als ich einen Anruf erhielt. Wenig später kroch ich in ein kleines Zelt. Es war das einzige Zelt weit und breit. Die Polizei habe ich auch schon verständigt. Sie muss jeden Augenblick eintreffen. Mir bleibt wieder einmal nichts erspart. Das Handy liegt neben ihm. So wie es aussieht, wurde er von mindestens 2 Kugeln getroffen. Ein schönes Handy. Ein teures Handy. Eines mit Infrarot und WAP. Sie wollen einem Toten das Handy klauen? Er hat 200 Franken bei sich. Die könnten Sie haben. Ich nehme das Handy und seine Schuhe. Die Schuhe? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Aber das sind 300 Franken Schuhe. Ich könnte sie tauschen mit meinen Schuhen. Das lassen Sie schön bleiben. Und seine Uhr? Es reicht, Herr Zumstein. Sie haben recht. Die Uhr ist nicht viel wert. Aber wir könnten uns die 200 Franken teilen. Noch so ein Vorschlag. Und ich zeige Ihnen, wie sich ein Kegel fühlt, wenn ihn die Kugel trifft. Oh, jetzt ist es zu spät. Schade um die schönen Schuhe. Wissen Sie, ich leide auch ein klein wenig unter Kleptomanie. Das ist, weil ich so wenig geliebt wurde in meiner Kindheit. Hätte man mir als Kind jeden Monat neue Schuhe gekauft, wäre ich heute ein Mann ohne Neurosen. Ich sagte ihm, dass ich ihm ein paar Schuhe kaufen würde, wenn er mindestens eine Stunde lang den Mund hielt. Er nickte freudig, doch es vergingen keine 2 Minuten, ehe er wieder Geschichten aus seiner verkorksten Kindheit zum Besten gab. In dem kleinen Zelt war nicht genug Platz für all die Polizisten, Ärzte und Spurensicherer. Deshalb wurde im Schichtbetrieb gearbeitet. da es noch immer in Strömen regnete, erlaubte uns das Auge des Gesetzes, nach getaner Arbeit, ins Zelt zurückzukehren. Üble Sache, Maloney. Bei dem Toten handelt es sich wahrscheinlich um einen Obdachlosen. Er hat hier übernachtet und ist vermutlich überfallen worden. Einer unserer Spezialisten hat festgestellt, dass jemand die Taschen des Opfers durchwühlt hat. Nein, ich habe nicht gewühlt. Ich habe nur nachgeschaut. Ganz, ganz vorsichtig. Sie haben die Toten beraubt? Nein, ich konnte der Versuchung widerstehen. Aber heute Nacht werden Sie von teuren Schuhen träumen. Wanner hat keine Verwandten, keine Frau, keine Kinder. Wer kriegt jetzt seine Schuhe? Im Namen des Halbschuhs, Sie sind verhaftet. Was, ich? Ja, aber ich bin nur Kleptomane und kein Mörder. Spätestens nach dem 5. Verhör werden Sie sogar gestehen, Julius Cäsar ermordet zu haben. Ich glaube nicht, dass Herr Zumstein der Täter ist. Was Sie glauben, interessiert nicht einmal den Papst, Mann. Er verhaftete den verdutzten Herrn Zumstein. Mich ließ er gehen. Ich stapfte durch den Regen, bis meine Socken so durchnässt waren, dass die Schuhe bei jedem Schritt quietschten. Mit anderen Socken besuchte ich meine Klientin. Sie unterhielt sich in ihrem schick eingerichteten Büro mit einer empfindlichen Nase. Das geht nicht. Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Sie können jetzt nicht einfach einen Rückzieher machen. Aber ich muss. Ich bin doch nur die Nummer 5. Vielleicht wäre ich gar nie aufgeboten worden. Sie sind mittlerweile die Nummer 4, Herr Dolder. Martin Wanner ist tot. Tot? Das ist ganz schlecht. Ich muss sofort ein neues Casting machen. Was ist mit Wanner geschehen? Hat er einen Unfall? Er ist frontal mit 2 Bleikugeln zusammengestoßen. Er wurde erschossen? Dann muss ich sofort eine Medienmitteilung machen und mit den Sponsoren sprechen. Ich steige aus. Ich lasse mich operieren. Sie lassen Ihre Nase operieren? Ein Spezialist in Brasilien kann mich heilen. Ich werde danach nicht mehr riechen, was Sie gestern Abend gegessen haben. Die Wurst war nicht schlecht. Und der Geruch ist grauenhaft. Alles läuft schief. Fällt bloß noch, dass eine der Kandidatinnen schwanger ist. Ja, hallo? Das darf nicht wahr sein. Sind es Zwillinge? Die Kandidatin, die unter Waschzwang leidet, wurde von der Konkurrenz abgeworben. Dann sind Sie jetzt schon Ersatzkandidat Nummer 3, Herr Dolder. Ich will aber nicht. Ich verschiebe die erste Staffel. Ich brauche Erholung. Möchten Sie mit mir nach Brasilien fliegen? Brasilien? Mhm. Keine schlechte Idee. Sie riechen so gut. Finden Sie? Das ist mir gleich aufgefallen. Wenn ich mitkomme, verschieben Sie dann die Operation um ein Jahr? Wer weiß. Frau Hug ließ einen Vertrag aufsetzen, in dem Punkt für Punkt stand, wie sich Herr Dolder in ihrer Anwesenheit zu benehmen hatte. Dolder unterschrieb und Frau Hug rief ein Reisebüro an. Ich fuhr ins Polizeipräsidium, wo Herr Zumstein gerade nach den neuesten Methoden verhört wurde. Das wurde in Italien aufgenommen. Eine wunderschöne Landschaft mit friedlichen Menschen. Nicht zu vergleichen mit den Verbrechern, mit denen Sie täglich einen Hofgang machen dürfen. Ich bin kein Verbrecher, ich bin nur neurotisch, das kann ich beweisen. Das nächste Bild zeigt uns ein üppiges Mahl. Mindestens 5 Gänge. Dazu gibt es köstlichen Wein. Nicht zu vergleichen mit der Gefängnisküche. Ich mache mir nichts aus teurem Essen. Aber aus teuren Schuhen! Dieses Dia zeigt Herrn Wanner. Sie haben ihn umgebracht, weil er teure Schuhe trug. Ich habe ihn nicht getötet. Ich brauche Geld, dringend. Mein Restaurant muss saniert werden. Meine Frau will mich verlassen. Sie muss mindestens einmal pro Woche ein neues Kleid kaufen, sonst kriegt sie Depressionen. Ja, und ich möchte mir teure Schuhe kaufen. Deshalb war die Versuchung so groß. Aber Herr Wanner war schon tot. Das nächste Dia zeigt eine Schusswaffe. 9 mm. Sie besitzen doch eine solche Waffe. Ja. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe sie jahrelang nicht benutzt. Kannte Ihre Frau Herrn Wanner? Er hat versucht, sie zu beißen. Sie hat ihm eine geschmiert. Herr Wanner hat Ihre Frau gebissen? Herr Wanner hielt sich für einen Vampir. Davon steht nichts in den Akten. Ich möchte jetzt mit dem Verhör fortfahren. Es ist wichtig, dass ein Dia nach dem anderen gezeigt wird. Bei Tests hat man herausgefunden, dass spätestens nach dem 250. Dia jeder gesteht. Was haben wir denn da? Das ist eine Frau. Leicht bekleidet. Eigentlich überhaupt nicht bekleidet. Prägen Sie sich den Anblick gut ein, Herr Zumstein. Sie werden in den nächsten 15 Jahren darauf verzichten müssen. Ich stehe mehr auf schwarzhaarige, rundliche Frauen. Kein Problem. Na du! Wieso kann ich das Gerät nicht stoppen? Die Dias ratterten und das Gerät rauchte. Mit einem Knall wurde die Vorführung beendet. Die Dias flogen im Raum herum und Herr Zumstein suchte Schutz unter einem Schreibtisch. Der Polizist blätterte ratlos in der Bedienungsanleitung, während ich mich lautlos verabschiedete. Am Abend traf ich Frau Zumstein auf der hauseigenen Kegelbahn. Ich kann dieses Geräusch nicht mehr hören. Es verfolgt mich. Ich träume davon. Sogar wenn ich an einem Strand liege, höre ich die Kugel, die auf Kegel prallt. Haben Sie sich deshalb mit Martin Wanner zusammengetan? Ich könnte jetzt alles abstreiten. Aber früher oder später würde man mich überführen. So ist es doch, oder? Haben Sie die Waffe weggeschmissen? Ich wusste nicht, wohin damit. Da habe ich mich für die einfachste Variante entschieden. Den Hausmüll? Ich habe sie in eine leere Milchpackung gesteckt und weggeworfen. Weshalb haben Sie Wanner erschossen? Wurde er zudringlich? Wollte ihm noch einmal in den Hals beißen? Wir stritten uns. Ich hatte die Waffe dabei, weil ich ihm nicht traute. Der erste Schuss löste sich zufällig. Wanner schrie wie wild. Ich drückte ein zweites Mal ab. Danach war er ruhig. Sie und Wanner wollten Frau Hug erpressen. Die vom Fernsehen haben Geld. Viel zu viel Geld. Die Hug war wie vernarrt in Wanner. Er war für sie der Edeljoker. Das wollten wir ausnutzen. Ihr anonymer Anruf stiftete ziemliche Verwirrung. Ja, ich war betrunken. 100.000 wollten wir aus ihr rausholen. Ich wollte Frau Hug gestern noch mal anrufen, aber da kam es zum Streit zwischen mir und Wanner. Die Polizei glaubt, dass ihr Mann Wanner auf dem Gewissen hat. Tatsächlich? Dann sage ich nichts mehr. Oder noch besser, ich widerrufe alles. Ich wollte meinen Mann schützen. Er gab mir die Waffe, er erzählte mir, dass er Wanner getötet hatte. Aus Eifersucht. Genau, so war's. Sie lächelte, doch vor Gericht verging ihr das Lachen. Sie kam nicht durch mit ihrer Geschichte. Meine Klientin machte mit ihrer Produktionsfirma Bankrott. Ich erhielt einen Schuldschein, in den ich ein Schinkensandwich einwickelte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Ersatzmann, dritter und letzter Teil. Am Sonntagmittag, 8 vor 12 Uhr. Philip Maloney, der Ersatzmann mit der Stimme von Michael Schacht, Jodok Seidel, Barbara Maurer, Peter Fischli, Fabienne Hadorn, Heinz Margot als Erzähler, Peter Schneider, Buch und Regie von Roger Graf.